Telefonie von Franz Wachsmann und Max Kolpe. Allein in einer großen Stadt. Noch nicht da zu sein. Man kennt ihn nicht und kennt ihn doch genau. Und man hat Angst, dass er vorübergeht und sucht bei anderen ihn und bleibt doch seine Frau, bis man ihm plötzlich gegenübersteht. Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Und man findet alles so banal. Und man nahm doch früher gern den Mund so voll. Und nun stottert man mit einem Mal. Alles das, was man sich vorgenommen hat, ihm sofort im ersten Augenblick zu sagen, das vergisst man glaubt, denn es sagt sein Blick, dass er einen längst verstanden hat. Man hat nun alles, was man will, man könnte glücklich sein. Die große Stadt ist plötzlich still, man lebt für ihn allein, man denkt an nichts, so schön ist diese Zeit, man hat nur Angst, dass sie vorübergeht und denkt ganz leise heimlich an den ersten Streit, bis man ihm plötzlich gegenübersteht. Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Und man findet alles so banal. Er nahm doch früher nie den Mund so voll. Und nun schreit er so mit einem Mal. Man schweigt und führt genau, jetzt ist es Schluss. Und es lohnt nicht einmal mehr. Ist alles auf, eine Welt stürzt ein, man ist wieder einmal so allein.